Wunder über Wunder, von Heilungen über die Verköstigung von 5000 Menschen mit einer Handvoll Lebensmittel bis hin zu einer Totenauferweckung. Bei Jesus war alles möglich. Doch was der Herr heute seinen Jüngern sagt, macht sie kopf- und sprachlos. In der Phase des größten Erfolges redet der Herr tatsächlich von Abschied. Das kann's doch wohl nicht gewesen sein. Wie eine kalte Dusche treffen sie Jesu Worte. Wie war das gerade? Haben wir das richtig gehört? Abschied? Weggehen? Soll denn wirklich alles zu Ende sein? Offensichtlich sind die Jünger so verdutzt, dass sie unter sich noch einmal die Worte Jesu wiederholen. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater. Wir verstehen doch nur Bahnhof. Was redet Jesus eigentlich da? Die 12 Getreuen sind so perplex, dass sie es nicht schaffen, Jesus nach dem Inhalt der Worte zu fragen, so dass Jesus sie nun anspricht, weil er ihre Gedanken kennt. Behutsam geht Jesus mit seinen Jüngern um. Er nimmt ihnen sogar die Fragen ab, indem er diese und noch einmal seine Worte nach dem Motto hinterfragt: Habe ich das recht verstanden, dass ihr mit meinen Worten Probleme habt und sie nicht verstehen könnt? Ich wiederhole sie zur Sicherheit noch einmal, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Da konfrontiert Jesus die Jünger nicht einfach lieblos mit Fakten, sagt nicht einfach und tschüss, sondern bringt sich selbst ein und versucht schon im Vorfeld Missverständnisse zu vermeiden. Trotzdem, bei den Jüngern ist der Groschen immer noch nicht gefallen. Wie sollte er denn auch? Jesus erklärt weiter, was bald geschehen wird, spricht von der Freude der Welt und von der Trauer der Jünger. Wenn Jesus von seinen Gegnern nicht nur mundtot, sondern auch umgebracht wird, ist die Trauer bei den Jüngern unermesslich, während die Feinde von Jesus fröhlich feiern. Aber nach Ostern wird es umgekehrt sein. Die, die sich über Jesu Tod gefreut haben, ziehen nur den Kürzeren. Aber die eben noch geklagt und getrauert haben, werden, nachdem sie den Schock über die Auferstehung einigermaßen verkraftet haben, sich unendlich freuen. Und diese Freude wird sich durch die ganze Weltgeschichte bis zum heutigen Tag hindurchziehen. Bekanntlich währt der Heidenspaß nicht allzu lange, aber die Christenfreude ist nun mal auf die Ewigkeit angelegt. Der Glaube, der nur bis zum Kreuz reicht, hat keinen Bestand, auch wenn dabei der Gekreuzigte als der edelste Mensch bezeichnet wird, der je gelebt hat. Der Glaube beginnt doch erst da, wo aller Grund vorhanden ist, ihn aufzugeben. Und das ist der Moment, als Jesus seine letzten Worte schrie: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zu einem neuen Leben gehört immer auch die Geburt. Ist es nicht auch der große Geburtsschmerz, der die Mutter an das Kind bindet? So auch das Leid der Passion Jesu, das auch unser Leid einschließt, wenn es in der Osternacht wieder heißt: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Freude über das Wiedersehen trägt uns durch das Leben vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und wenn es dann nicht mehr so geht, wie ich mir das wünsche, sei es, dass mein Lymphdrüsenkrebs, den der Herr Mitte 2008 zum Stoppen gebracht hat, obwohl die Ärzte mir nur noch Lebenszeit bis Ende des Jahres gaben, sich wieder meldet, denke ich an das Glaubensbekenntnis des Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch. Er schreibt: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren, mein Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze hin und her vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinem Sinn, will mich durchs Leben tragen. Und darauf kommt es doch an. Es gilt, die Freude, die Gott in mich gepflanzt hat, wieder neu zu entdecken, die mich auch durch die Tage tragen will, an denen es mir nicht gut geht. Die Freude Gottes, die sich in seinem Geist, in meinem Leben immer wieder ausdehnen will, hat viele Gesichter und muss nicht so aussehen, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht meinen wir auch, Gott sollte uns mit anderen Gaben beschenken, genau die, die uns an anderen so gut gefallen, auf die wir schon so manches Mal neidvoll geblickt haben. Aber Gott hat einen Plan mit jedem Menschen, er weiß allein, was für ihn richtig und vor allen Dingen auch gut ist, denn ein Wunschautomat ist der Schöpfer nun mal nicht. Jesu Abschiedsworte sind kein schwacher Trost und es recht kein und tschüss, sondern ein Auf Wiedersehen, meine geliebten Kinder. Das bekommen die Jünger zu hören, damit sie nicht denken, dass die Geschichte mit Jesus nun ein Ende findet. Die Kreuzigung Jesu ist kein Betriebsunfall in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Nur durch den Tod Jesu gibt es Vergebung und ein neues Leben. Wäre Jesus bei den Jüngern geblieben, würde man heute wohl nicht mehr über ihn reden, gäbe es auch keinen Missionsbefehl. Als ich mich kürzlich mit Schwester Jutta, meiner Krankenschwester, der ich sehr viel zu verdanken habe und die durch meine Krebserkrankung zum Glauben gekommen ist und sich einer Gemeinde angeschlossen hat, über die Abschiedsworte Jesu unterhielt, meinte sie spontan, »Na, die kleine Weile, von der Jesus spricht, dauert ja inzwischen bereits 2000 Jahre.« Recht hat sie, da kann man schon nicht mehr von einer kleinen Weile sprechen. Geduld ist da schon angesagt. Ich weiß nicht, wie lange es bis zum Wiedersehen mit Jesus dauern wird. Ich weiß aber, dass Jesus seinen Kindern täglich neu in guten und schlechten Tagen zur Seite stehen wird. Auch werden wir niemals »und tschüss« aus seinem Munde hören, sondern immer nur »auf Wiedersehen, ich komme bald«. Jesus ist schon vorausgegangen und wartet auf uns. Denn ob durch Leben, ob durch Tod getrennt, alles, was nach Jesus Christ sich nennt, trifft bei ihm sich einst im Freudensaal. Christen sehen sich nie das letzte Mal. Soweit Hans-Otto Hebbinghaus aus Gifhorn. Er sprach über die Verse 16 bis 24 aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums. Bis du kommst, gehen wir auf krummen Wegen. Bis du kommst und uns nach Hause führst. Bis du kommst, wird sich Versuchung regen. Bis du kommst und alles richten wirst. Doch schon heute willst du verzeihen, was wir ehrlich vor dir gestehen. Uns hier schon von Schuld befreien, willst uns helfen, deinen Weg zu gehen. Bis du kommst, werden wir Trauer haben. Bis du kommst und uns nach Hause führst, bis du kommst, werden wir Gräber graben. Bis du kommst und alles richten wirst, doch schon heute beginnt das Leben. Mitten im Tod umfängt. Hier schon willst du es jedem geben, der dir nachfolgt und an dir hängt. Bis du kommst, traut uns vor Hass und Kriegen. Bis du kommst und uns nach Hause führst, bis du kommst, können die Falschen siegen. Bis du kommst und alles richten wirst, doch schon heute lässt sich erfahren, wie dein Friede uns schützt und trägt. Und bei Menschen, die Feinde waren, Augen öffnet und Brücken schlägt.